und der CSU-Vorstand hat das Papier jetzt beschlossen. Herr Wallraff, Burka-Verbot, Obergrenzen, Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Konstantin von Notz von den Grünen hat sich auf Twitter schon gefragt, ob CSU und AfD Schwesternparteien sein könnten. Berechtigt? Naja, also zum Teil hat es natürlich tatsächlich mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass die Union rechts viel Raum freigelassen hat, der jetzt gefüllt wird von der AfD. Und viele Punkte, die jetzt zum Beispiel in diesem CSU-Papier sind, sind eigentlich gar nicht neu. Die hat weder die AfD erfunden, noch die CSU jetzt erfunden, sondern das ist zum Teil natürlich CSU-Politik schon immer gewesen. Gegen den Doppelpass war auch Roland Koch 1999 in der Unterschriftenkampagne. Vieles gegen die Burka waren Unionspolitiker auch schon sehr lange. Also das sind alles zum Teil keine neuen Vorschläge. Das Problem ist, dass es zurzeit mit dieser Schärfe vorgetragen wird. Also das ist auch in dieser persönlichen Schärfe gegen Merkel vorgetragen von Seehofer, dass er schimpft, die Menschen möchten diese Berliner Politik nicht, es muss einen radikalen Kurswechsel geben. Also diese Schärfe im Ton auch gegen die eigene Schwesterpartei und Kanzlerin, das ist das Bemerkenswerte. Die inhaltlichen Vorschläge sind zum Großteil recycelte alte Unionsvorschläge, bis auf den einen, der jetzt glaube ich gerade nicht erwähnt wurde, den ich am bemerkenswertesten in dieser Woche fand, den Vorrang bei der Einwanderung für Menschen aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis. Das ist natürlich jetzt schon nochmal eine Steigerung, die man bisher eher aus den osteuropäischen Ländern, Polen, Lettland, Tschechien gehört hat, die nur, wenn überhaupt, christliche Flüchtlinge aufnehmen wollen. Das geht in diese Richtung und das ist natürlich schon nochmal eine Steigerung. Wobei hier auch nochmal nachgebessert worden ist, jetzt im Zuge der Klausur, dass eben klargestellt wurde, dass sich diese Vorrangregelung eben wirklich nur für Zuwanderer auswirken wird, also aus dem christlichen Abendland und dass es sich nicht auf die Asylpolitik bezieht. Ja gut, aber das Signal ist natürlich trotzdem in diese Richtung. Sie haben einmal in einem Kommentar für die Taz geschrieben, dass viele Politiker die Grenze zwischen konservativer Traditionspflege und menschenverachtendem Rechtspopulismus nicht kennen. Wo liegt denn da die Grenze? Ja, das ist natürlich nicht ganz pauschal und so einfach zu erklären. Ich habe das, glaube ich, im Zusammenhang mit Wolfgang Bosbach geschrieben, dass er ein intuitives Gefühl dafür hatte. Das muss man ihm, glaube ich, auch wirklich immer noch bescheinigen. Ich kann mich nicht an einen rassistischen Ausfall oder eine wirklich Beschimpfung von Minderheiten und dergleichen bei ihm erinnern, sondern er hat, er verkörpert für mich eher so die gute alte CDU, die wirklich diese Anstandsgrenzen auch gekannt hat. Und ich finde eben diese Vorrang zum Beispiel für christlich-abendländische Menschen aus der Kultur bedeutet im Umkehrschluss ja eine Abwertung der anderen Menschen, also die nicht aus der christlich-abendländischen Kultur kommen und damit auch eine Abwertung der Menschen, die schon hier leben. Und das, finde ich, ist schon an der Grenze zur Menschenverachtung, während reine Begrenzungsmaßnahmen, dann auch zum Beispiel eine Obergrenze festzulegen, halte ich jetzt für im Rahmen der Union noch vorstellbar und okay. Mit Blick auf dieses Papier hat zum Beispiel Heiner Geißler die CSU sehr stark kritisiert und schon auch gesagt, das ist Wasser auf die Mühlen von Rechtsradikalen. Wie sehen Sie diese Positionierung der CSU? Ist das so oder ist diese Positionierung auch sinnvoll nach diesem Franz Josef Strauß Postulat, keine demokratische legitimierte Partei darf rechts von der CSU stehen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, aber vielleicht eine der entscheidenden Fragen jetzt auch bis zur nächsten Bundestagswahl, wie da die Rhetorik und die Union sich insgesamt verhält, weil es ist schon auch immer ein bisschen gefährlich zu sagen, dass Leute wie Seehofer die Menschen zur AfD treiben. Damit erklärt man manche Wähler auch für ein bisschen dumm, weil man sagt ja damit, die wären nie auf die Idee gekommen, vorher die AfD zu wählen. Die waren bisher glücklich und zufrieden mit Merkel. Und nur weil Seehofer jetzt solche Sprüche macht, dann kommen die auf die Idee, oh, wenn der Seehofer das sagt, dann könnte ich ja jetzt AfD wählen. Damit erklärt man diese Menschen schon auch für reichlich dumm, ehrlich gesagt. Also weil sie konnten vorher das Programm der AfD lesen, sie können es vergleichen mit Merkel und dann können sie ihre Entscheidung treffen. Eigentlich brauchen sie keinen Seehofer, der ihnen das vorplappert. Also es ist ein bisschen gefährlich, immer so zu tun, als müssten die Leute verführt werden, dann erst die AfD zu wählen. Damit erklärt man sie für dumm und das schadet auch. Auf der anderen Seite kann man dann auch sagen, dass sich jetzt die CDU gar nicht so weit davon zu distanzieren scheint. Ja? Also Jens Spahn, CDU-Präsidiumsmitglied, hat auch gesagt, ja, es gibt da durchaus viele Gemeinsamkeiten, die wir haben mit der CSU. Naja, aber wie gesagt, also in diesem Papier stehen viele Punkte, die auch klassische Unions- und CDU-Politik waren. Gegen die doppelte Staatsbürgerschaft war die unter Mitwirkung von Angela Merkel 1999 die gesamte CDU. Schäuble, Merkel waren alle damals beteiligt gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das sind keine radikal neu erfundenen AfD-Positionen, sondern klassische Unionspositionen. Sagt Lukas Weyrer von der TAZ. Unzufriedenheit und Abstiegsängste in der Bevölkerung. Dazu Wahlen in den Ländern und anstehende Bundestagswahlen im nächsten Jahr. Die Regierungsparteien suchen nach Lösungen, um auf diese Stimmung zu reagieren. Selbst Wolfgang Schäuble hat sich in seiner Grundsatzrede dieser Themen angenommen und verspricht Entlastung. 15 Milliarden jährlich könnten die Steuern in der nächsten Legislaturperiode sinken. Die Opposition ist skeptisch. Charlie Grünberg.